Ja, ihr Lieben, willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Eine neue Woche, neue Themen und auch neue Rätsel. Nachdem wir am Freitag erfolgreich geklärt haben, was Blümchensex ist, stellt sich heute eine neue Frage, eine ganz andere Frage. Nämlich, woher kommt der Begriff Missionarsstellung? Woher kommt der Begriff Missionarsstellung? Also wir hier in der Redaktion und ich wissen natürlich, was Missionarsstellung bedeutet. Aber wir wissen wirklich nicht, woher dieser Begriff kommt. Und da ihr ein sehr pfiffiges Publikum seid, erhoffen wir uns während der Sendung Aufklärung, woher dieser Begriff kommt. Also, wenn ihr da eine Idee habt oder es meint zu wissen, 0130 2911, Telefonnummer und die Faxnummer 0130 11 51 22. Darüber hinaus könnt ihr natürlich auch, wie immer, zu jedem Thema anrufen, über das ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt. 0130 29 11. Erste Anruferin heute Nacht, Petra, 27 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Hallo Petra. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Auf jeden Fall, ich habe seit 4 Jahren einen Freund. Mhm. Und ja, der ist impotent. Also er kann keine Kinder zeugen. Also ganz krass gesagt. Und jetzt ist mein Problem... Das sind ja auch verschiedene Begriffe. Impotent und keine Kinder zeugen sind ja zwei verschiedene Schuhe. Also ja, du kannst also er kann... Ne? Er kann. Also er kann. Ihr könnt... Er kann nur keine Kinder zeugen. Ja. Ich habe das jetzt einfach mal so. Ja. Ne? Mhm. So, auf jeden Fall vor circa 2 Monaten hatte ich einen One-Night-Stand und nun bin ich schwanger. Jetzt, wie soll ich das denn meinem Freund beibringen? Ist eine gute Frage, weiß ich auch nicht. Ja. Und Das ist aber nur wirklich extrem doof gelaufen. Ne? Warum hast du einen One-Night-Stand ohne Verhütungsmittel? Ja, das weiß ohne Gummis. Ja, ich weiß. Ja, du weißt. Du weißt es offensichtlich nicht, ne? Mhm. Erzähl mir, wie ist dieser One-Night-Stand, wie ist es dazu gekommen? Ja, ich und eine Freundin, wir sind auf Tour gewesen am Abend, weil mein Freund hat mal wieder keine Lust gehabt mitzugehen. Mhm. Ja, und dann waren wir im Café, später sind wir dann in eine Kneipe und dann haben wir halt 2 Typen kennengelernt. Mhm. Ja, und ich bin halt mit dem einen mitgegangen, weil ich so blöd war und Alkohol war auch im Spiel. Mhm. Ja, und das war eine einmalige Sache und ich habe auch wirklich, also ich bin normalerweise treu wie eine Seele, ich hätte nie gedacht, dass ich so einen Scheiß mache, ne? Also nicht, dass nur sowas passieren kann, was jetzt passiert ist. Auch rein infektionsmäßig, nicht nur AIDS, auch viele andere Sachen. Wenn man einen festen Partner hat, ist das natürlich immer schon eine heikle Angelegenheit. Ja. Aber nun, was sollen wir jetzt Vorwürfe machen? Nur ist es passiert. Ja. Ne? In der wievielten Woche bist du schwanger? 8. In der 8. schon? Ja. Mhm. Und er ahnt und weiß nichts? Gar nichts. Noch nicht. Und ich weiß auch nicht, ob ich das sagen soll. Möchtest du das Kind haben? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall? Ja, weil ich wollte ja, wir haben ja schon mal probiert, aber es ging nicht. Und dann hat er sich daraufhin untersuchen lassen. Aber er hat mir nicht ganz genau gesagt, warum er keine Kinder zeugen kann. Er wollte überhaupt nicht richtig drüber reden. Peter, bist du denn wirklich ganz sicher, dass dieses Kind von diesem One-Night-Stand ist? Ja, natürlich. Ja? Wie denn sonst? Ja gut, aber es gibt ja auch... Kann es ja nicht sein, weil wir haben ja schon vorher über ein Jahr probiert. Ja, aber wie ist das mit den Pferden und vor der Apotheke? Es gibt die verrücktesten Sachen. Ich habe in der Verwandtschaft selbst so einen Fall, wo auch ein Mann, das ärztlich attestiert worden ist, dass er unfruchtbar ist. Mhm. Und sie sind dann doch schwanger geworden, die beiden und die Frau. Ja, aber überleg doch mal. Aber du kannst es zeitlich jetzt auch alles so datieren, ja, dass es fast dann da genau dahin kommt. Deswegen ja. Petra, was für eine schlimme Situation für dich. Mhm. Ja. Du musst dem das ja sagen. Mhm. Nee. Überlegst du etwa, dieses Kind zu kriegen? Und ja, ich behalte es auf jeden Fall. Nein, und so zu tun, also wäre es doch von ihm oder wie? Ja, das geht ja nicht. Er weiß ja, dass er keine Kinder zeugen kann. Wie denkst du denn, wie du dich weiterverhalten sollst? Ja, ich weiß überhaupt gar nicht, was ich so... Es gibt die Möglichkeit, also wir sagen es mal ganz krass, es gibt die Möglichkeit der Abtreibung. Mhm. Das fällt für dich flach. Ja. Dann gibt es die Möglichkeit, ihn zu belügen und zu sagen, es ist doch von dir. Ja, das will ich ja auch nicht. Das willst du auch nicht. Oder es gibt die dritte Möglichkeit. Es gibt 4 Möglichkeiten. Oder du trennst dich von ihm. Oder die Wahrheit sagen. Oder die Wahrheit sagen. Ja, dann ist wahrscheinlich der dritte Grund dann wahrscheinlich das Ausschlaggebende, dann die Trennung. Ich weiß das ja nicht, wie er darauf reagiert. Wie, welche Gefühle hast du denn noch für deinen Freund? Oh, sehr große. Viele, sehr große. Alles, ja. Also eine Trennung wäre schon eine Katastrophe für dich. Ja, das wäre ja für mich das Ende. Aber ich will auch nicht das Kind. Aber es ist natürlich auch eine unter Umständen eine große Belastung für die Beziehung, wenn du ein Kind von jemand anderem bekommst und du bist mit deinem Freund noch zusammen. Hm. Kann allerdings auch gut gehen. Gibt es auch, habe ich auch schon gehört hier in der Sendung. Hm. Ja, aber 4 Jahre sind wir zusammen. Mhm. Und ich habe noch nie irgendwie so einen Mist gemacht. Und noch nie fremdgegangen? Um Gottes Willen. Ein einziges Mal fremdgegangen und dann ist es schon passiert. Ja. Mhm. Ja, Dummheit. Was meinst du denn, wie er darauf reagiert, wenn du ihm das sagst? Du kennst ihn ja gut, du kennst ihn in- und auswendig. Also ich denke mal schon so, aber ich würde mal sagen, dass er enttäuscht sein wird. Hältst du es für möglich, dass er sich von sich aus dann trennt von dir? Ich weiß nicht, er hängt auch schon sehr an mir. Mhm. Aber man kann nie wissen, was Menschen dann in einem dann vor, also was in einem vorgeht dann. Du hast eklatanten Mist gebaut. Ja. Da sind wir uns einig, ne? Ja. Jetzt musst du es auch auslöffeln. Und das Auslöffeln besteht darin, dass du deinem Freund die Wahrheit sagst, Petra. Vielleicht, es kann ja sein, dass wirklich dass eure Liebe so groß ist, dass ihr das aushält und dass ihr zusammenbleibt, obwohl da ein Kind von einem anderen im Spiel ist. Ja, vielleicht. Wir wollten ja auch dieses Jahr vielleicht noch heiraten. Es kann aber auch sein, damit musst du auch rechnen, dass er so enttäuscht ist von dir, dass er auch diese Situation nicht aushält, dass dann ein Kind von einem anderen in eurer Beziehung ist, in eurer Harmonie, dass er sich trennt. Ja, und das, ja, ich weiß ja nicht, wir wollten eigentlich dieses Jahr heiraten. Mhm. Auf keinen Fall kannst du jetzt, finde ich unmöglich, wenn du jetzt mit einer Lüge irgendwie da, weil, es gibt im Prinzip auch gar keine richtige Lüge. Mhm. Du musst die Karten auf den Tisch legen. Mhm. Ja, und nachher ist alles vorbei. Das kann sein. Das kann sein. Also ja. Muss ich mich entscheiden, entweder Wahrheit oder Kind, oder ich. Na, vielleicht besteht ja eben eine ganz kleine Chance, wenn du die Wahrheit sagst, dass ihr euch doch trotzdem arrangiert, du und dein Freund. Ich weiß aber nicht, ich glaube, da ist mein Freund ziemlich komisch dran. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er das akzeptiert. Ja, es dauert gar nicht mehr lange, dann sieht er es, dass du schwanger bist. Was willst du ihm denn sagen? Ich weiß es nicht. Du musst es ihm jetzt sagen. Sag es ihm so schnell wie möglich. Das ist ganz schlimm, das ist mir völlig klar, aber du musst das machen. Ich kann ja nicht zu ihm sagen nach der Arbeit, ja, guck mal her, ich habe dir immer zu sagen, ja, ich bin schwanger von dem anderen. Genau so musst du das sagen, ja, nach der Arbeit. Genau so. Ach, ja, genau so, Petra. Mensch, mit 27 Jahren passiert dir sowas. Mhm. Das darf doch nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein. Mhm. Dieser Typ, mit dem du da gepennt hast, also das ist gar kein Thema, dass du mit dem irgendwie eine Beziehung haben möchtest. Ich weiß ja noch nicht mal mehr seinen Namen, nix. Ach so, das weißt du auch gar nicht. Das heißt, der wird gar nicht davon erfahren, dass er dass er Vater wird. Auch nicht. Ich weiß überhaupt gar nichts von ihm. Petra. Also, der nächste Schritt unbedingt ist jetzt, finde ich, ist meine Auffassung, musst du tun, du musst deinen Freund darüber informieren. Hm. Und dann rufst du mich nochmal an. Ja. Und erzählst mir, ich hoffe, dass ich innerhalb dieser Woche von dir noch ein Feedback bekomme, wie alles gelaufen ist und wie er reagiert hat und welche Pläne vielleicht entstehen. Ja, ich weiß aber nicht, ob ich mich das traue. Ich bin fest überzeugt, dass du dich trauen musst. Hm. Weil die Wahrheit kommt ja raus, es geht ja nicht anders. Hm. Petra, ich höre von dir, okay? Okay. Alles also Gute. Ich probiere. Ja, okay. Tschüss. Alles klar, tschüss. Ciao. Am Telefon. Ein Mensch namens Essim? Nein, das ist falsch. Wie spreche ich es denn aus? Mit B, Bessim, mit zwei S gesprochen. Bessim. Richtig. Du bist 25 Jahre alt. Richtig. Warum heißt du Bessim? Ja, weil ich Türke bin. Weil du Türke bist, das wollte ich wissen. Also ein türkischer Name ist das. Ja, richtig. Bessim, dein Thema. Mein Thema ist eigentlich ziemlich kurz. Ich wollte diese Missionarsgeschichte aufklären. Ja, bitte. Ja, bitte. Weißt du es wirklich? Ja, ich hoffe. Ich habe heute Nachmittag in sämtlichen Lexikas herumgesucht. Ich finde überall das Wort Missionar, aber ich finde nicht das Wort Missionarsstellung, geschweige denn die Erklärung. Ja, nee, die Erklärung, die habe ich vor kurzem gelesen. Vor kurzem stimmt eigentlich auch nicht, aber ist ja auch egal. Ja. Ich habe das gelesen, dass seinerzeit die Missionare, die nach Südamerika gegangen sind, um die Eingeborenen zu bekehren, wie auch immer. Wie auch immer? Ja, wie man das halt bezeichnen will, lassen wir das mal dahingestellt sein. Ja. Beobachtet wurden, wie sie halt Sex mit irgendwelchen Eingeborenen oder was auch immer haben. Und doch. Das und wollen wir gar nicht hören. Ja, doch. Und so kam das, dass es als Missionarstellung deklariert wurde. Aber das waren doch ganz heilige Männer. Die haben doch nicht so einen Schweinkram gemacht. Ja, doch. Also das soll im Katholizismus öfter vorkommen, habe ich mir sagen lassen. Das sagst du als Türke. Ja, das sage ich als Türke, ja. Gut informiert, so über den Katholizismus. Ja. Also das hast du gelesen. Wo hast du das gelesen? Oh, das ist jetzt eine Frage. Ich war beim Zahnarzt und das habe ich dann halt... Aber der Zahnarzt hat das nicht bestätigt. Nein, der Zahnarzt hat es nicht bestätigt. Also deine These ist, dass die Missionare in Südamerika auf diese Art und Weise gepoppt haben. Ja, ne? Genau so. Sagen wir es, nennen wir die Dinge beim Namen. Ja, ne? Genau. Also die nehmen ja auch kein Blatt vom Mund. Genau, so sind die. Also ich bin gespannt, was noch für Erklärungsmuster und Angebote heute Nacht kommen. Vielleicht liegst du ja richtig. Ja, mal gucken. Ne? Kann ja sein. Du bleibst dran und hältst die Ohren steif. Ja, okay. Doch. Tschüss, Bastian. Ja, ciao. Tschö. Jetzt begrüße ich herzlich die Inge und die 57. Inge. Bitte? Inge, du bist dran. Ja, hallo. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Stimmt das mit 57? Nein, 55. 55? Ich bitte um Entschuldigung. Du bist ja noch eine ganz junge Frau. Oh, danke. Also mit 57 hätte ich das natürlich nicht gesagt. Aha. Inge, gut. Dein Thema. Mein Thema. Das ist mein kleiner Hund. Dein kleiner Hund? Ich würde sagen... Hast du einen Pudel? Nein, so mittlere Größe. Mhm. Und zwar nicht mein Sohn, ne? Mein Hund. Wir sprechen jetzt über deinen Hund. Ja, das betone ich jetzt. Den habe ich lieber wie meinen Sohn. Oh, das höre ich aber gar nicht gerne. Es ist aber so. Na gut, dann ist es bei dir so. Und denn aufgrund dessen mein Sohn, der ist heute 22, ich möchte aber von meinem Hund sprechen, nur dies ganz nebenbei. Mhm. Mein Sohn ist heute 22, der hat versucht mit 17 Jahren 5-mal mich versucht umzubringen. Oh Gott, ja, dann kann ich es natürlich verstehen. Obwohl ich noch Kontakt zu ihm habe, aus Angst quasi noch. Mhm. Aber du möchtest gerne über deinen Hund reden. Richtig. Wie heißt denn der Hund? Der ist Ilka. Ilka. Ilka. Einmalig, sowas gibt es wirklich ganz, ganz selten. Ilka. Domian, nur ein Problem, das wirst du nicht lösen können. Jetzt der mag gewisse Leute nicht, das ist klar. Mhm. Aber mache ich Domian an, was so gut wie die letzten Jahre oder sehr oft passiert, nachts schaue ich Domian. Mhm. Mein Hund rastet aus. Inwiefern? Ich hoffe positiv. Nein! Er steht vorm Fernsehen und bellt. Ich habe Last, den nach dem ersten, zweiten, dritten Gespräch ruhig zu bekommen. Du willst damit doch wohl nicht sagen, dass Ilka mich nicht mag. Richtig. Mann, und das begreife ich irgendwo nicht. Ich auch nicht. Denn es gibt ja wirklich auch andere Sendungen, wo jetzt wirklich nur ein Herr spricht. Oder der hat noch keinen im Fernsehen angemacht, außer Domian. Also Ilka ist eine junge Dame. Ja. Vielleicht ist sie lesbisch und mag mich deshalb nicht. Mal böse interpretiert. Nein, so wollen wir es natürlich nicht sehen. Ja, ich verstehe es nicht. Ich bin oft sie macht wohl auch Zirkus, wenn andere Hunde im Fernsehen sind oder andere Tiere, da bellt sie auch, läuft sie auch hin. Sie bellt bei anderen Tieren und bei Domian. Und bei Domian. Mhm. Bellt sie denn die ganze Sendung über? Nein, ich bekomme sie doch dann ruhig. Ne? Ja, sie ist dann so nach 3, 4, 5 Minuten, im Moment ist sie jetzt ganz still. Ja. Wie kommt das? Wie kommt das? Das liegt daran, ich habe 2 Wohnungen, was heißt ich? Mein Mann wohnt in einem anderen Ortsteil. Ja. Und heute Nacht ist sie mal wieder bei meinem Mann. Was meinst du denn, Inge, wie könnte ich denn Ilka mal verwöhnen, beruhigen? Ich meine so optisch. Sollte ich ihr irgendwann was Schönes hier herstellen mal? Oder hast du irgendeine Idee? Was mag sie denn gerne? Ach, wenn die Möglichkeit wäre, was ganz toll wäre, vielleicht nächste Sendung oder dass ich es weiß, dass ich es aufnehmen kann. Ilka mal kurz ansprechen. Ja, Inge, das machen wir morgen. Versprochen. Ehrlich? Ja, ehrlich. Morgen nach der Begrüßung werde ich dann direkt Ilka ansprechen. Und 2, 3 Mal Ilka rufen, Ilka sei lieb oder Ilka sitzt. Genau, Ilka sei lieb, Ilka sitzt jetzt, ne? Irgend sowas, ne? Ja, irgend sowas. Und dann werden wir morgen am Ende der Sendung mal ganz kurz miteinander reden, ob das genutzt hat. Dann rufen wir dich morgen nochmal an. Ja, ganz toll. So verbleiben wir, alles klar? Ja, schön. Gut, Inge, bis morgen, ne? Ja. Und setz Ilka richtig schön, damit sie auch den Fernseher im Visier hat. Machen wir. Alles klar, bis morgen. Ja. Tschüss. Ilka mag mich nicht. Wo gibt's denn sowas? Michael, 25. Guten Morgen, Michael. Ja, hallo. Michael, ich bin's. Hi. Ja, hi, Domian. Was ist denn dein Thema? Du klingst aber nicht so ganz frisch und nicht fröhlich. Nee, ich bin auch nicht fröhlich. Was ist los? Also mein Problem ist, ich bin HIV-positiv. Mhm. Seit wann weißt du das? Bitte, ich verstehe dich ganz schlecht. Seit wann weißt du das? Seit wann weißt du das? Ich weiß es seit ungefähr 3 Monaten. Mhm. Und es sind alle Tests gemacht worden? Es ist definitiv? Alles, ja. Mhm. Und meine Freundin auch. Und wir haben ein Kind, also das ist nicht auf der Welt, ist im 6. Monat. Deine Freundin ist auch HIV-positiv? Ja, sie ist auch. Ja. Und seit wann weiß sie das? Ja, genauso wie ich. Mhm. Also ich war Blutspenden. Mhm. Und da habe ich das Schreiben bekommen, dass mein Blut nicht in Ordnung ist. Und da bin ich zum Arzt gegangen. Und ihr habt das Kind gezeugt, bevor ihr das wusstet? Ja, wir waren ein halbes Jahr zusammen. Mhm. Und im 5. Monat, wie gesagt, so und so, dass es halt zum Arzt gehen und lass es mal untersuchen lassen. Mhm. Ja, und dann kam es raus. Jetzt weiß ich nicht, von wem es ist. Ob sie jetzt halt HIV-positiv von mir ist oder ich von ihr. Mhm. Hast du denn einige Jugendsünden schon, die dir einfallen, wo es hätte passiert sein können? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Und sie auch nicht. Mhm. Also ich hatte früher auch schon andere Freundinnen. Mhm. Aber jetzt und ist natürlich... auch andere Freunde. Und jetzt ist das Problem ist ja... Das Kind. Das Kind, ob es positiv ist. Und das kann der Arzt jetzt nicht sagen, weil jetzt eine Fruchtblasenuntersuchung gekommen ist. Mhm. Ich bin da ehrlich gesagt auch überfragt. Ich glaube, soweit, was ich gelesen habe, besteht eine Chance, dass es nicht positiv ist. Ja, das hat der Arzt auch gesagt. Die sagen es auch nicht, dass jetzt von heute auf morgen, die spann ich sofort. Da ist ja die große Schweinerei, die sagen auch nicht. Ich habe auch gefragt, wie die Chancen stehen dazu. Mhm. Und dann habe ich auch gesagt, 50-50, haben die gesagt, können sie nicht sagen. Ich glaube so gut nicht. Ich glaube... Nee. Die sagen gar nichts dazu. Das ist ja die Schweinerei. Die sollen ja ehrlich sein. Michael, haben die dir denn gesagt, wann oder ab wann man das genau herauskriegen kann? Nee, haben sie nicht gesagt. Also ich muss jetzt die Blutuntersuchung oder die Fruchtblasenuntersuchung meiner Freundin abwarten, was da rauskommt, ob das Kind gesund ist. Und man kann es eigentlich nur abwarten, wenn das Kind auf der Welt ist. Nochmal, im 8. Monat schwanger. Bitte? Im 8. Monat ist sie... Nee, im 5. Im 5. Monat, ja. Also nach einem 6. Monat haben wir das, also nach 6 Monaten haben wir das Kind gezeugt und im 5. Monat... Ich meine, diese Frage stellt sich ja jetzt sowieso nicht mehr. Aber ich frage sie dich trotzdem. Wenn sie jetzt vielleicht erst im 1. Monat schwanger wäre, wäre dann für euch Abtreibung ein Thema? Nee, eigentlich nicht, weil sie ja selber nicht wussten. Mhm. Na gut, aber ich meine, wenn ihr das jetzt gewusst hättet... Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Von meiner Seite jetzt, ja, meine Freundin ist so nicht da. Michael, wenn die Ärzte euch so unmöglich da behandeln, habe ich einen ganz, ganz dringenden Rat und Tipp für dich. Ja. Ich weiß nicht, woher du anrufst, aber wahrscheinlich wird auch in deiner Nähe irgendwo eine größere oder eine mittelgrößere Stadt sein. Setz dich mit der dort ansässigen AIDS-Hilfe in Verbindung. Mhm. Da bist du wirklich bei den absoluten Fachleuten. Und die können dir auch genau Auskunft geben, wie man sich in einem solchen Fall verhalten soll, wie das Kind therapeutisch dann behandelt wird. Die können dir vielleicht auch Adressen von Fachleuten geben, von Ärzten, die damit Erfahrung haben, auch mit Neugeborenen, die AIDS, die das Virus in sich haben, die das Virus tragen. Also ich finde, das sind die allerbesten Ansprechpartner für euch in der jetzigen Situation. Ja, und das Problem ist ja auch noch, die einzigen Leute, die das wissen, das ist jetzt der Arzt. Mhm. Meine Freundin und ich. Mhm. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich das meine Freundin sagen soll. Ach, meine Kollegen. Mhm. Deinen Kollegen oder Freunden? Ja. Mhm. Ob ich das sagen soll und wie die darauf reagieren. Vielleicht lassen sie uns hängen da drauf. Mhm. Ich würde sagen, das ist eine Scheißsache, ne? Das allererste ist jetzt mal, dass ihr Klarheit bekommt, was die Gesundheit des Kindes angeht und wie man sich verhalten soll, wenn das Kind positiv ist, wenn es geboren ist. Deshalb Ansprechpartner AIDS-Hilfe. Und mit der AIDS-Hilfe würde ich auch genau diese Fragen besprechen, weil die sind nämlich damit auch vertraut. Ihr müsst es ja nicht gleich jedem auf die Nase binden, das ist ja auch völliger Blödsinn, nee, das muss ja nicht sein. Aber wie ist es denn mit den Eltern oder den Schwiegereltern? Die wissen auch nichts davon. Mhm. Das wissen wir nur beide. Muss ja im Moment auch alles gar nicht sein. Ich habe jetzt nur gedacht, du bist ja auch nicht mehr, bist ja auch verkehrt rum, ne? Ja, so kann man das auch nennen, ja. Wenn ich jetzt ehrlich, ich habe gedacht, das Risiko ist da drin größer, dass man... Das ist auch so, ja. Aber trotzdem betrifft es halt immer und immer wieder auch heterosexuelle Leute. Ja, ja. Und das wird leider immer wieder vergessen. Und daher kommt es halt zu den Infektionen und zu den Ansteckungen. Michael, wir machen mal Folgendes. Leg mal auf, du wirst gleich von Elke, Elke Dunajski, das ist unsere Psychologin heute Nacht, angerufen und die sagt dir eine AIDS-Hilfe in deiner direkten Umgebung. Und dann kannst du dich an die Leute in den nächsten Tagen oder könnt ihr euch an die Leute wenden. Mhm. Sollen wir so verbleiben? Ja, können wir machen. Michael, alles Gute dir und deiner Freundin. Ja. Tschüss. Wünsche ich dir auch. Tschüss. Tschüss. Jennifer? Oh? Jennifer, 17 Jahre alt. Ja. Guten Morgen. Morgen. Hi. Ja, dein Thema. Ja, das geht darum. Also meine Mutter ist geschieden, seit 3 Jahren. Ja. Und sie haben so einen Nachbar und der ist auch ziemlich nett und so. Ziemlich nett? Ja, sehr nett. Sehr nett. Und die hat sich also voll in den verliebt so. Ist doch klasse. Und der macht auch alles. Also wir gehen zusammen ins Zoo oder essen halt auf Kirmes. Mhm. Nur die kommen halt nicht zusammen. Warum nicht? keine Ahnung. Also der kommt auch fast jeden Tag, ist der hier drüben. Also wie weit ist es denn schon? Händchen halten tun sie? Nee. Nicht mal das? Nein. Also sie sitzen nur mal brav beieinander und trinken Kaffee und Limonade oder sowas? Ja. Aha. Und das? Und wie lange geht das jetzt schon so? 2 Jahre bestimmt. Mhm. 2 oder 1,5. Mhm. Ich habe auch schon nach diesem Kai Pflaume da hingeschrieben. Nach wem? Kai Pflaume, ja. Nur die Liebe zählt. Meinst du, der kann das zaubern? Nee, eben nicht. Haben die reagiert von Nur die Liebe zählt? Bitte? Haben die reagiert auf deinen Schreiben? Ja, aber mit einer Absage. Mit einer Absage, wie schade. Versuch es mal bei Domia, vielleicht klappt es ja hier und ja, schon unterhalten wir uns. Ja, Mensch, und du möchtest gerne, dass die beiden zusammenkommen? Ja, zumal weil die Kleine, also meine kleine Schwester, die ist 9, ja. Die sagt ja auch schon zu dem Papi und alles. Die akzeptiert ihn voll und... Wie ist denn dein Verhältnis zu deiner Mutti? Oh, sehr gut. Wie erklärt sie sich das denn, dass es gar nicht vorangeht? Warum ist sie denn dann auch so zurückhaltend? Ja, keine Ahnung. Was sagt sie dir denn dazu? Hast du sie gefragt danach? Ja, klar. Und was antwortet sie? Ja, sie möchte auch nicht, dass jetzt ein freundschaftliches Verhältnis kaputt geht. Also, möchte sie? Ist sie denn überhaupt... Ich meine, die Grundfrage ist natürlich jetzt nicht, was ihr wollt und was deine kleine Schwester will, sondern was deine Mutter will. Ist deine Mutter verliebt in diesen Mann? Ja, klar. Wirklich? Unheimlich. Mhm. Also sie ist wirklich unheimlich verliebt. Sie will ihn nicht nur als Freund, sie will ihn als Mann, als Geliebten auch haben. Ja. Und du hast den Eindruck, dass es bei ihm ganz genauso. Ja, wir unterhalten uns ja auch. Ja. Aber woran hakt es denn dann? Keine Ahnung, das ist es ja gerade. Jetzt müssen wir beide uns zusammen was ausdenken. Ja. Mensch, was machen wir denn da? Was könnten die beiden machen? Was könntest du da arrangieren? Keine Ahnung. Also wir haben schon alles versucht. Wir haben, also ich und meine beiden kleineren Geschwister, wir haben Pizzaabend gemacht für die beiden und haben dann Kellner gespielt und alles. Sehr schöne Idee. Ja, ja. Aber klappt auch nicht. Vielleicht sollte man die beiden mal in Urlaub zusammenschicken. Vielleicht so ein langes, verlängertes Wochenende mal irgendwo ans Meer oder, weiß ich, in die Berge oder irgend sowas. Ja. Ne, dass wir damit die mal ganz alleine sind und sich zusammen beispielsweise auch ein Hotelzimmer nehmen müssen. Pass auf, vielleicht solltest du das arrangieren. Ich meine, das kostet natürlich jetzt ein bisschen Knete, ne, so ein Wochenende. Ja, macht ja nichts. Könntest du das irgendwie hinkriegen? Bestimmt. Vielleicht so ein verlängertes Wochenende. Irgendwo was, wovon du meinst, das gefällt deiner Mutti auch gut. Wann hat die Geburtstag? Im November. Na, das ist zu lange hin. Und der Typ, wann hat der Geburtstag? Im August. Ja, das ist auch zu lange hin. Aber dann wird jetzt einfach, es ist Valentinstag am 14. Februar. Ja, klar. Ja? Da könntet ihr doch das den beiden schenken. Und dann buchst du ein Doppelzimmer. Du buchst ein Doppelzimmer, telefonisch, in irgendeinem Hotel. Ja, das damit, wäre. Damit die gar nicht erst ausweichen können in 2 Einzelzimmer. Ja. Wäre das eine Idee? Ja, klar. Dann wünsche ich viel Glück und gutes Gelingen. Ja, gut. Jennifer, danke. Ciao. Tschüss. Wir stiften jetzt hier wieder Ehen und Liebesaffären. Carmen, 19. Ja, hallo. Hi. Ja, mein Thema. Und zwar, mein Thema ist, dass ich während der Ausbildung sozusagen von meinem Chef, also dass mir von meinem Chef gesagt wurde, ich dürfte gehen. Nach einem Jahr meiner Ausbildung. Wie? Einfach so? Ohne Grund? Gibt's also doch gar nicht. Normalerweise wäre ein Grund da gewesen. Also laut Vertrag und rein rechtlich gesehen ist es kein Grund, weil er hat mir das gesagt, dadurch halt, dass ich im Sommer, ich hatte Zwischenprüfung nach einem Jahr, dadurch halt, dass ich durch die Prüfung durchgefallen bin. Mhm. Also er hatte mich dann einmal ins Büro bestellt und hatte mir gesagt, ich sollte mir mal überlegen, ob das der richtige Job für mich ist. Was machst denn du? Ich bin Tanzlehrerin. Tanzlehrerin? Jo. Das kann man lernen, so richtig als Lehrberuf? Ja. Das ist ja toll. Wie lange muss man da lernen? Ja, man kann sich's also aussuchen, entweder 2 oder 4 Jahre. 4 Jahre dauert das, unter Umständen? Aha. Nein, das heißt unter Umständen. Also man kann 2 Jahre machen, dann ist man Tanzlehrerin. Mhm. Und wenn man die anderen 2 Jahre dranhängt, dann kann man sich irgendwann selbstständig machen. Ach so, ich verstehe. Jo. Was ist dein Lieblingstanz? Mein Lieblingstanz? Ja. Rumba. Rumba? Wie geht denn Rumba? Kann ich gar nicht. Kannst du gar nicht? Nein, ich war zwar auch mal in der Tanz... Kann ich gerne mal beibringen. Wie geht denn das so? Beschreib mal so, wie bewegt man sich da? Hoch, runter, vor, zurück. Und man hat auf jeden Fall eine Frau im Arm. Ja, genau. Ne? Ja? Eng, ja. Eng im Arm? Nee, nicht eng. Das ist Latein. Rumba gehört zu Latein, zu den Lateintänzen. Ja. Und da steht man etwas weiter entfernt vom Partner. Ja. Weiter entfernt. Und das ist ja, ist das auch so lateinamerikanische Musik? Wie man, kann man sich das so vorstellen? Nein, also es kommt ganz drauf an. Also normalerweise wäre es schon, ja, es sollte lateinamerikanische Musik sein. Man kann es aber auch zu zum Beispiel Cherish tanzen, wenn ihr das was sagt. Na klar. Ist jetzt halt gerade in den Charts. Na klar, ja. Beispiel. Also ich war ja auch mal in der Tanzschule. Lang, lang ist sie ja, in Gummersbach. Da war ich 14, 15. Aha. Und ich habe am liebsten Tango getanzt. Tango? Ja. Was hast du denn vor allem gelernt, den argentinischen oder den normalen? Oh, frag mich was Leichtes. Wahrscheinlich den normalen. Wir waren so vornehm waren wir in Gummersbach nicht, dass wir den argentinischen gelernt haben. Nein, ich finde das so einen erotischen Tanz. Ne, man kopuliert ja fast mit der Partnerin. Ne? Und ja. Finde ich schön. Tolle Musik. Ja. Leider hat man so wenig Gelegenheit dazu, ich habe es fast alles verlernt, wieder vergessen, so zu tanzen, wie man das gelernt hat. Es sei denn, man geht so gezielt zu solchen Tanzveranstaltungen. Das ist nicht gesagt. Also unsere Tanzschule, also in der ich jetzt angestellt bin, wir sind da so ziemlich fortschrittlich. Wir nehmen nur Sachen, die momentan in den Charts sind. Wir nehmen nur Sachen, die man wirklich oft im Radio hört, die in den Discos gespielt werden. Und dazu sollen die Leute tanzen. Ja, aber wenn ich in der Disco plötzlich anfange, Tango zu tanzen, denken die, der Domian hat nicht mehr eine Tasse im Schrank. Das geht ja auch nicht mehr. Ja. Also in der Disco muss ich dann eher die Techno-Nummer fahren. Und das ist dann, das macht man dann so aus dem Bauch heraus. Ja, das stimmt. Aber wir kommen völlig vom Thema ab. Du wolltest ja erzählen von der tragischen Situation, dass dein Chef dich da rausschmeißen will. Wollte. Hat er ja auch, also nicht, er hat es nicht direkt gemacht, sagen wir mal. Ist es denn nur wieder alles eingerenkt? Nein, also er hatte mir das halt eben nahegelegt, ich sollte mir überlegen, ob es der richtige Beruf für mich ist, wobei ich sagen muss, ich bin nicht... Du bist dir aber sicher. Bitte? Du bist dir sicher, es ist der richtige Beruf. Ja, es ist mein Traumberuf, ich will nichts anderes mehr machen. Dann musst du es auch machen. Ja. Selbst wenn man durch eine Prüfung durchfliegt, scheißegal, die nächste Prüfung schaffst du. Habe ich auch, ja. Ich habe also im Dezember das nochmal gemacht und habe mit 2,3 bestanden. Na klasse, Gratulation. Ja, und zwar lag das an meinem neuen Chef. Ich habe dann nämlich die Tanzschule gewechselt. Mhm. Jetzt in einer anderen Dortmunder Tanzschule. Mhm. Und dadurch halt, ich war da 3 Monate und ich habe tatsächlich meine Prüfung im Dezember dann bestanden. Und es war den anderen nach einem Jahr nicht möglich, mich durch eine Prüfung zu bringen. Also der anderen Tanzschule, wo ich vorher war. Also interpretiere ich jetzt deinen Anruf in die Richtung, dass du auch anderen Leuten, die vielleicht in ähnlicher Lage sind, andere Auszubildenden, Mut machen willst, dass die nicht aufgeben sollen? Ja, das auch. Auf jeden Fall, weil, ich weiß nicht, also ich hatte echt das Glück, dass ich dann wirklich so übergangslos eigentlich in einer anderen Tanzschule Fuß fassen konnte, obwohl mir da meine alten Chefs wirklich noch Steine in den Weg legen wollten. Mhm. Und also im Prinzip ist jetzt alles gut gelaufen. Ja, und du bist wieder richtig froh und fröhlich und kannst weiter dich ausbilden lassen. Also froh und fröhlich in dem Sinne, dass ich halt einen neuen Job habe, also vielmehr jetzt so weitermachen kann schon. Aber im Rückblick eigentlich nicht, weil die Firma, die hat mich wirklich versucht, da rauszumobben und so, und das war halt nicht so lustig. Also man soll sich wirklich zur Wehr setzen und man soll auch unter Umständen, wenn alle Stricke reißen, vielleicht mal die Gewerkschaft hinzuziehen. Da gibt's ja auch Vertreter, die einen da beraten, oder wenn es ganz hart kommt, einfach einen Rechtsanwalt auch. Ne? Bloß nicht runterkriegen lassen. Das habe ich auch gemacht, ja. Das ist auch richtig so. Jetzt sag mir bitte noch im Moment, was ist der aktuell angesagte Tanz? Das ist nicht Rumba, oder? Nee, leider nicht. Nein, also im Moment, also ganz im Kommen ist der argentinische Tango, muss ich dazu sagen. Aha, der ist also jetzt ganz im Kommen. Also bin ich absolut modern und up to date mit meinem Tango. Genau. Ja. Ja, und halt eben Merengue. Was? Ringe? Merengue. Merengue, was ist das denn? Merengue ist ein lateinamerikanischer Tanz. Aha. Und geht so, also es ist der Ursprung von, also es hat was mit Mambo und Cha-Cha und sowas zu tun. Cha-Cha ist auch schick. Wie kommt das eigentlich, dass das alles lateinamerikanisch ist? Gibt's keine europäischen Sachen? Doch, den europäischen Tango, den man lernt. Ah ja. Das ist eine rein europäische Erfindung und ziemlich ätzend, muss ich sagen. Apropos europäisch, das ist jetzt vielleicht sehr altbacken, aber was ich auch wirklich sehr schön finde, ist den ganz klassischen Wiener Walzer. Oh ja. Super schick finde ich das. Also ich denke mir mal, der Traum eines jeden guten Wiener Walzer-Tänzers oder Tänzerin ist schon irgendwann mal in Wien, in einer großen Halle, in einem großen, weiten Kleid irgendwie zu tanzen. Ich möchte irgendwann so berühmt sein, dass ich eingeladen werde zum Wiener Opernball. Genau. Da muss man nämlich ganz prominent sein und ganz reich sein. Und da möchte ich mit einer schönen Frau, am liebsten mit Verona Feldbusch, da möchte ich Walzer tanzen. Aha. Ne, das ist doch eine schöne Vorstellung. Ja, auf jeden Fall. Carmen, gut, dass du wieder... dass es dir besser geht, so kann man es ja sagen. Ja, ne? Und alles Gute für deine... Kriegst du danach einen Job, wenn du es fertig hast? Wie ist die Lage? Ich hoffe, dass ich in der Tanzschule, wo ich jetzt bin, bleiben kann. Mhm. Und falls nicht, dann werde ich mich andersweitig bewerben. Aber es sieht eigentlich ganz gut aus. Viel Glück. Danke. Tschüss, Carmen. Tschüss. Ciao. 1:29 und 40 Sekunden. Und hier sind wir. Jetzt machen wir eigentlich, wollte ich eigentlich Pause machen, aber vielleicht machen wir einfach mal weiter. Wir sind jetzt ganz unkonventionell und machen weiter mit Rosemarie, 50 Jahre. Ja, guten Abend oder guten Morgen, Domian. Guten Morgen, hi. Ich wollte die Missionarstellung aufklären. Ja, wirklich, kannst du es? Ich denke schon. Und zwar in den Tagen der christlichen Seefahrt, als die protestantischen verheirateten Missionare ausfuhren, um die Welt zu bekehren, waren die Kojen ja etwas unbequem. Ja. Und diese Reisen dauerten relativ lange. Irre lange, ne? Ja, und irgendwann wollte auch der Missionar mit seiner Missionarsgattin mal Und in der unbequemen Koje war es denn leider nur auf eine Weise möglich. Ja, aber also Missionarsstellung heißt doch, dass der Mann oben liegt und die Frau unten. Richtig. Ja, aber die Missionarsgattin hätte doch auch mal oben sitzen können. Dann könnte man vielleicht auch Missionarsstellung dazu sagen. Ne, könnte man vielleicht auch. Man kann eigentlich beides vielleicht sagen. Heute ist man so... Missionarsstellung umgekehrt. Eigentlich umgekehrt, ne? Also du meinst, das hat mit diesen engen Kabinen zu tun. Ich habe irgendwo gelesen in einem Buch über Missionare, die nach Hawaii fuhren. Ja. Und im Anhang hing dann irgendwo die Erklärung der Missionarsstellung. Das könnte wirklich... Ob stimmt, weiß ich nicht, aber vorstellbar wäre. Aber das ist eine Erklärung, die erscheint mir auch also relativ plausibel. Und unbequem ist es zum Teil ja auch. Wobei ich mich wundere, dass die Missionarsgattinnen dann immer mitgekommen. Doch, ne? Protestantische Missionare mussten fahren. Klar, ja. Und da waren die Kabinen so eng, dass die nur so zueinander fanden. Richtig. Und der Missionar oben drauf und die arme Gattin unten. Das heißt die arme Gattin, aber immer musste sie unten liegen. Und das bei Seegang. Und das bei Seegang. Kann aber auch sehr erotisch unter Umständen. Es ist wie ein Wasserbett, ne? In gewissen, ja, nur ein bisschen hart. In gewissen Etablissements zahlt man da viel Geld für, ja, wenn das so ein bisschen schaukelt. Also das ist eine interessante Erklärung. Und vielleicht kriegen wir im Laufe der Sendung noch ein paar andere Erklärungen, die vielleicht auch interessant sind, oder? Das ist sie, kann ja sein. Okay. Ich danke für deinen Anruf. Gut, tschüss. Jetzt aber Pause. 1.31 Uhr und 39 Sekunden. Eine kleine Musikpause. Also meine Regisseurin heute Nacht, Silvia Liebsch, bestätigt diese Hypothese oder die These mit den zu engen Kabinen und den Missionarsgattinnen und den Missionaren. Kann ja wirklich sein. Und angeblich mussten die Missionare ihre Frauen mitnehmen, damit die Missionare die Hände weglassen von den einheimischen Frauen. So wurde es mir gerade gesagt. Ja, hier ist 1Live Domian, Talkradio aus Köln von 1Live und dem WDR Fernsehen. Und ihr könnt heute Nacht wieder mal zu jedem Thema anrufen, das euch interessiert, über das ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt. Was ernst ist, was weniger ernst ist. Weniger ernst ist unsere Grundsatzfrage heute Nacht. Woher kommt der Begriff Missionarsstellung? Egal, über was ihr auch reden wollt. 0130 29 11, Telefonnummer und die Faxnummer 0130 11 51 22. Jetzt bin ich gespannt und freue mich auf Karl-Heinz. 62 Jahre alt. Ja, und hier ist der Karl-Heinz aus Leipzig. Aus Leipzig, wie schön. Ja. Hallo. Und zwar möchte ich mal zu der ersten Gesprächspartnerin etwas sagen. Zu Petra. Ja, genau. Die hat ja einen fürchterlichen Trouble vor sich, glaubt sie zumindest. Und ich war vor 20 Jahren in einer ähnlichen Situation. Mhm. Und zwar folgendermaßen, ich habe irgendwie einmal Pech gehabt bei einem Verkehrsunfall, habe damals... radioaktive Isotope gefahren und war dadurch selber auch nicht zeugungsfähig. Mhm. Die sind mir also da sehr dicht an die Stelle gekommen, die da helfen sollte, dass es funktioniert. Ja. Und wir waren schon eine ganze Weile verheiratet, wir haben also 66 geheiratet, meine Frau und ich. Mhm. Und waren eigentlich richtig traurig, dass es mit diesem Kinderkriegen nicht so klappt. Ja. Und irgendwann dann in 1977 sagte mir meine Frau, dass es mal, sie hat sich dann doch mal irgendwie darauf eingelassen, mit jemandem sich einzulassen, ja. Ja. Und sie ist schwanger geworden. Genau so, wie das Petra passiert ist. Eben. Mhm. Und sie hat mir das gesagt, so, da war sie auch so im zweiten Monat etwa. Mhm. Und ich war erst mal einen Moment ein bisschen sprachlos. Ja, das kann ich verstehen. Und dann habe ich mir gesagt, Mensch, so kommst du ja glatt zum Kind. Du hast gleich das Positive gesehen an der ganzen Geschichte. Und eigentlich das, was ich mir schon immer gewünscht habe, war passiert. Und ich habe meine Frau in den Arm genommen und habe gesagt, Mensch, Mädel, auf der einen Seite gut, okay, das kann man vergessen, aber siehst du mal positiv. Und ich bin heute Vati von einer 20-jährigen Tochter, auf die ich riesig stolz bin und mit der ich ein ganz tolles Verhältnis habe. Und die weiß auch, letzten Endes, wie es zustande gekommen ist. Wollte ich gerade fragen, wann, in welchem Alter habt ihr ihr das erzählt? Da war sie so 15. Ja, 15. Mhm. War das für sie dann schlimm, dass du nicht ihr leiblicher Vater bist? Sie hat gesagt, das ist gar nicht, das ist vollkommen nebensächlich. Mhm. Für sie gibt es eben nur den einen Vati, den sie hat. Und sie findet es toll und nach wie vor, also in der Zwischenzeit, wie gesagt, hast du irgendwann erfahren oder kennst du gar den Vater ihrer deiner Tochter? Also ich sage jetzt deiner Tochter. Ich hätte es jederzeit erfahren können. Mhm. Es wäre kein Problem gewesen. Mhm. Das war mir sowas von wurscht, egal. Mhm. Weiß der Mann von seinem Glück, dass er eine Tochter hat? Nein. Nein. Also das heißt, er weiß, dass meine Frau schwanger war. Ja, aber er weiß nicht, dass das sein Kind ist. Ja. Er weiß es auch, dass es sein Kind ist. Ach, das weiß er doch. Ja, das weiß er. Mhm. Aber er hat einfach hingenommen, dass meine Frau zu ihm gesagt hat, so, pass auf, ich habe ein Kind, wer will ich von dir gar nicht. Und er hat sich dann auch nie mehr darum gekümmert und keine Ansprüche gestellt, dass er es mal kennenlernen möchte, gar nichts. Nein, wollte denn jetzt die Tochter... Er war verheiratet, ja? Hatte also selbst ein oder zwei Kinder. Ach so. Wie gesagt, ich habe mich da absolut nicht drum gekümmert. Also war ihm das auch recht, ne, dass deine Frau sich dann so verhalten hat? Kann ich mir vorstellen. Hat denn eure Tochter jetzt nochmal Kontakt versucht, zu dem aufzunehmen? Nie. Also null Interesse. Du kannst auch dann Petra nur raten, das so schnell wie möglich ihrem Freund zu erzählen. Ja, sie soll es ihm sagen. Das würde ich ihr raten. Und zwar wirklich ihm auch deutlich machen, dass es für sie ein echter, einmaliger Auslatscher war. Mhm. Und dass sie eigentlich das als irgendwie eine Art Zeichen betrachtet, dass sie gemeinsam hier etwas bekommen, was sonst gar nicht möglich gewesen ist. Ich finde deine Einstellung und deine Meinung wunderbar, wobei wir natürlich hinzusagen müssen, es ist nicht gesagt, dass der Freund genauso reagiert wie du, das ne? Das ist richtig, aber dem Freund kann ich wirklich nur raten, was da auf ihn zukommt, das kann man gar nicht, das ist, na, ich will mal sagen, das ist eine Freude, die kann man sich eigentlich gar nicht bestellen, die kann man nur durch so einen dummen Umstand bekommen. Karl-Heinz, Hand aufs Herz, gab es irgendwann so in den ersten Jahren doch mal so ganz kleine Anflüge in dir, wo du gedacht niemals. Hast... Niemals. Niemals? Niemals. Du hast das Kind sofort akzeptiert und hast es geliebt, heiß und innig. Das ist immer mein Kind gewesen, wird es immer bleiben. Das ist sehr schön. Hoffentlich hat die Petra jetzt nochmal zugehört oder hört jetzt noch zu. Und ist dadurch ein bisschen ermutigt, dass sie ihrem Freund zu sagen. Und ich wünsche also auch, dass sie in ein ähnliches Fahrwasser gerät. Ja. Und sie soll auch zu einem, sie soll das Kind nicht mehr zu früh mit der Geschichte konfrontieren. Sie soll es aber dann, wenn es so ist, irgendwann auch mit dem Kind gegenüber ehrlich sein. Also ich hoffe, denn Ehrlichkeit passt immer ins Leben. Unbedingt. Und ich hoffe, dass wir im Laufe der Woche auch noch von Petra erfahren, was sie gemacht hat und ob sie es ihm gesagt hat. Und ich halte ihr alle Daumen, die ich habe, dass es ihr mindestens ebenso gut geht wie uns. Vielen Dank. Auf jeden Fall ist so ein Kind ein Schatz. Vielen Dank, Karl-Heinz. Schöne Grüße nach Leipzig. Dankeschön. Ciao. Tschüss. Das ist schön. Jetzt haben wir am Telefon zwei Menschen, die sind 31 Jahre alt. Ja, hi, Domian. Grüß dich. Tini und Dirk. Jo. Ich spreche wahrscheinlich jetzt mit Dirk erstmal. Hört sich an, ja. Hi. Was? Nee, also, was? In Sachen Missionarstellung. Ich dachte es mir doch. Es gibt eine etwas lustigere Variante und es gibt eine tatsächlich richtig logische und auch tatsächlich zutreffende Variante. Welche willst du hören? Erstmal die witzige. Aha. Also die witzige Variante ist die, dass man gesagt hat, okay, Pfarrer sind ja auch nur Menschen und es gibt ja bei den Missionaren, gab es Fratres und es gab Patres. Während die Fratres ja als Brüder sozusagen die Priesterweihen noch nicht hatten, zu Deutsch, die waren auch noch nicht ans Zölibat gebunden, die sind natürlich entsprechend dann auf die Einheimischen los und haben die gerammelt wie die Karnickel und dann hat es natürlich geheißen, naja gut, okay, schaut euch an, Missionarstellung, ne? Okay, und die ernsthafte Variante sieht natürlich ganz anders aus. Ja. Tatsächlich ist es so, dass das gar nichts mit Sex zu tun hat ursprünglich, ach, sondern das ist ja so, dass die Pater oder sowas bei der Priesterweihe mit dem Gesicht zum Boden liegen. Das heißt also tatsächlich geht es um die Stellung, wie der Mann liegt. Das heißt, der Mann liegt auf dem Bauch und daher kommt der Begriff mit der Nachstellung. Das überzeugt. Das überzeugt also tatsächlich wirklich. So, bei der Priesterweihe müssen die auf dem Bauch liegen. Ja, die liegen ja auf dem Bauch, ne? Das ist genau, und daher kommt diese Missionarstellung. Also da hat die Frau eigentlich überhaupt nichts mit zu tun, wenn man so will, ja? Die liegen aber nicht nackt auf dem Bauch, ne? Nee, das ist richtig, aber daher kam dieser Begriff. Das ist es. Halt der Begriff, ne, so das quasi ist es. Missionarstellung. Aber daher hat sich das eingebürgert. Das ist also tatsächlich die richtige Erklärung dafür. Ne? Also ich bin restlos überzeugt. Woher weißt du das? Ja gut, das habe ich mal im Internet gelesen. Im Internet, da sieht man wieder die Vorzüge des Internets. Es bildet, ja. Das ist wirklich wahr. Ja, ich meine, wie gesagt, im Internet, wir haben auch schon ewig viele Anfragen gekriegt zu diesem Thema Frauenglück vom letzten Mal, du kannst dich erinnern. Ja, klar, ja. Ja, klar. So Sachen, ne, also. Dirk, es gibt mir, sie lacht so nett im Hintergrund, jetzt gib mir doch mal Tini. Ja, ich gebe sie dir. Schluss, danke für die Aufklärung. Ja, grüß also, dich, Dom, ja. Tini, ich habe ja gesagt, ihr seid alle ein pfiffiges Publikum. Und somit sind wir jetzt aufgeklärt und wissen, woher der Begriff Missionarstellung kommt. Weil die Priester auf der Erde liegen, auf dem Bauch. Ne? Das leuchtet ein. Ja, das leuchtet schon ein. Ich muss dazu sagen, dass mein Mann auch mal in jüngeren Jahren Ministrant war. Aha. Was sagt mir das jetzt? Ja, er tut immer so, wie wenn er wie wenn ihn kein Wässerchen trüben könnte. Nein, er ist ja ein ganz schlimmer Finger, das habe ich gerade schon gemerkt, so wie er spricht. Jetzt, wo ich nur gerade schon ein Pärchen an der Strippe habe, ist natürlich, liegt die Frage ganz nahe, wo wir bei dem Thema sind. Praktiziert ihr auch die Missionarsstellung? Ja. Und auch gerne? Dich muss ich ja richtig fragen, ne? Marc, hast du das gerne, wenn du da so liegst und der Freund dann so auf dir liegt, dein Mann? Draufgekommen sind wir durch meinen Frauenarzt. Und zwar habe ich zwischen meinen beiden Kindern habe ich eins verloren. Und dann wollte ich ja natürlich so schnell wie möglich ein neues. Mhm. Dann habe ich den gefragt, in welcher Stellung es denn am besten möglich wäre, eine Befruchtung zustande zu bringen. Ja. Dann sagt er mir in der Missionarstellung, weil da der Penis am tiefsten geht. Noch was gelernt. Was man hier alles lernt, das wusste ich auch noch nicht. Und die Samenzellen dann also vom kürzesten Weg her zu den Eiern gelangt. Also wenn man sich gezielt fortpflanzen will und einen Kinderwunsch hat, sollte man es unbedingt mit der Missionarstellung praktizieren, versuchen. Ja, ich bring's jetzt noch auf den Punkt. Also bitte. Man kann sogar, wenn man das genau raus hat als Frau, wann man den Einsprung hat und kann man sogar das Geschlecht des Kindes beeinflussen. Nein! Wie geht das denn? Das ist wissenschaftlich bewiesen. Ja, wie kannst du es denn beeinflussen? Hältst Moment, du dann das Becken nach links, das wird dann jung, und das Becken nach rechts? Jetzt hat er mir wieder rübergegeben, ja. Also im Prinzip ist es auch so, dass es medizinisch so aussieht. Deswegen gab es ja zum Beispiel im Krieg, gab es verdammt viele Geburten von Jungs. Das lag ganz einfach daran, dass die Frauen so beglückt waren darüber, dass ihre Männer von der Front heimkamen, Fronturlaub hatten. Das heißt, dass sie fast immer vor lauter Freude einen Eisprung bekamen. Das heißt also, wenn die Frauen besonders glücklich sind beim Sex, gibt's Jungen, oder wie? Es liegt nahe zumindest. Also es ist so, dass man sagen kann, okay, es hängt mit dem Zeitraum der zwischen dem Sex und dem Eisprung zusammen. Also du kannst sagen, du kannst es auch regelmäßig beobachten, wenn du jetzt zum Beispiel die Leute anguckst, die Leute, die sehr, sehr viel Sex miteinander haben, also wo es praktisch wirklich jeden Tag zu einer Befruchtung kommen kann, da kommen fast immer Mädels raus bei. Mhm. Ja. Und wenn die nur sehr, sehr wenig Sex miteinander haben, wird es wahrscheinlich ein Junge, sag ich mal. Also ich sage es jetzt mal, interpretiere es so, man muss die Frauen auf die Folter spannen, dann wird es ein Junge, dann sind die so umso glücklicher. Möglich, ja. Stimmt das? Ich krieg schon Schimpfe aus dem Hintergrund. Meine Mädels schimpfen mich aus. Der alte Macho Domian, was der da wieder alles redet. Ja, klar, logisch. Man muss nur nah genug am Eisprung sein. Man muss also nur nah genug am Eisprung sein. Das ist also jetzt die Quintessenz des Ganzen. Jo. Ihr Lieben, das ist sehr schön, dass ihr angerufen habt. Und wenn wir demnächst wieder Fragen dieser Art haben, die sicherlich aufkommen werden, also das ihr seid die... Sendung auch ganz toll. Ihr seid die Fachleute, danke. Wir rufen sowieso immer wieder an, also schon so oft, ne? Und also mit euch plaudere ich sehr... Ja? Mit euch plaudere ich sehr gerne. Ja, alles klar. Schönen Gruß an Tini. Okay, tschüss zusammen. Wen nehme ich jetzt? Den Christoph. Und der ist 17 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Hallo Christoph. Also erstmal wollte ich was zu der Inge sagen. Ich würde sagen, der Hund, der bellt immer so, weil du mal im früheren Leben wahrscheinlich ein Hund warst und der sich in dich verliebt hat oder so. Weil ich jetzt so eigentlich zu meinem normalen Thema. Ja, gehen wir ganz schnell ich wollte eigentlich über Prinz Ernst August von Hannover reden. Ach, das ist dieser Schläger, ne? Ja, das hör ist, doch auf. Das ist der. Bist du's gar? Nee. Bitte? Bist du's gar? Nee, du bist zu jung dafür. Nein, bin ich nicht. Aber ne, das ist dieser, der Nein, aber ich finde es gar nicht so schlecht, dass der den Kameramann angegriffen Stopp. Hat. Stopp, nochmal zur Aufklärung. Das ist der Freund von Prinzessin Caroline aus Monaco. Was ich alles weiß. Ich lese auch Klatschpresse. Wow. Ne? Und da war irgendeine Veranstaltung in Hannover. Und da war die Prinzessin auch. Und dann ist er aus dem Auto gestürzt und hat so einen armen Kollegen grün und blau geschlagen, obwohl der ihm gar nichts getan hat. Ja gut, aber du musst auch eins bedenken. Erstens hatte der Kameramann genug Zeit, um die Fotos bzw. was er da machen wollte, Interviews und so weiter, konnte der alles davor auf dem Ball durchführen. Ja. Und zweitens ist das ja die Privatsphäre von ihm. Aber und insofern, wenn du mal weiter überlegst, bei Diana haben sich ja alle aufgeregt, weil sie ja halt von den Paparazzis und so verfolgt wurde. Mhm. Und er hat mal als also ziemlich einziger draufgehauen und da gingen sie sich wieder in die umgekehrte. Aber meinst du nicht auch, also ich finde, das ist nun gerade nicht die feine englische Art, ne? Und er ist ja mit dem englischen Königshaus auch verwandt. Das tut man doch als... In welcher Beziehung? Denn guck dir mal in welcher Reihenfolge der steht. Aber was meinst du, wenn ich Prinz wäre, wäre ich doch viel zu vornehm, um da irgend so einen kleinen Kameramann zusammenzuschlagen. Das würde ich nie tun. Ich wäre ganz stolz, wenn der mich fotografieren würde als Prinz. Prinz von Hannover, wer ist schon Prinz von Hannover? Und jetzt ist er in allen Zeitungen als der alte Schläger diskreditiert. Ist auch nicht Vielleicht schön. Vielleicht will er es ja auch. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dem sind einfach die Nerven durchgegangen. Ich wüsste nur zu gerne, was Caroline darüber sagt. Ob Caroline das gut findet oder ob sie es doch ein bisschen vulgär findet. Ich glaube, sie findet das vulgär. Du hast doch Kontakte, könntest du ja mal fragen. Ich könnte sie mal anrufen und morgen versuchen, sie hier in die Sendung zu holen. Ja, genau. Sie spricht sehr schlecht Deutsch, das weiß ich, aber wir können das irgendwie mit Übersetzung vielleicht hinkriegen. Also okay, ich werde morgen Ilka grüßen, den Hund Ilka, und werde versuchen, mit Prinzessin Caroline hier im Talkradio ein kleines Interview zu führen. Mach das. Wie kommt denn eigentlich deine Ambition zu dem Thema? Du bist 17 Jahre, ein junger Mann mit 17 Jahren, der kümmert sich doch um andere Sachen als um so ein Kram. Ja, weiß ich nicht. Also ich finde das sowieso irgendwie so, die Paparazzis finde ich irgendwie so... Du sollst dich um die Backstreet Boys kümmern oder um Blümchen oder um sowas. Backstreet Boys, hör auf, ey. Schon lieber was anderes, Mr. President, das geht Mr. schon. Mr. President. Guckst du denn gern solche Klatschgeschichten im Fernsehen oder liest du solche Zeitungen? Ja, Zeitungen nicht unbedingt, Fernsehen schon mal, also Blitz zum Beispiel bei Sat.1 oder so. Das fui, schon mal an. fui, das ist alles Konkurrenz. Du darfst nur brisant gucken in der ARD, wenn es hochkommt. Läuft sowieso nicht auf euren Sender, brauchst keine Gedanken darüber zu machen. Also, kurz und gut, du findest das okay, dass der das gemacht hat, denn die Presse soll sich zurückhalten und soll die Privatsphäre schützen. Genau. Oder in Ruhe lassen von den Prominenten. Genau der Meinung bin ich, du Mann. Jetzt ganz zum Schluss noch deine Einschätzung. Was steckt hinter dem Unfall von Prinzessin Diana? Hier, der britische Geheimdienst. Also nicht die Paparazzi, ne? Nö, nicht unbedingt. Also du meinst, dass der Geheimdienst sie gezielt hat versucht und das ist dann halt auch dann so passiert, sie umzubringen? Ja, genau. Die wurden gut eingesetzt, damit halt irgendwie ein Vorwand da ist. Mhm. Und auch halt hier, ich schätze mal, dass sie wirklich auch schwanger gewesen ist. Und warum meinst du, dass der Geheimdienst diesen Auftrag bekommen hat? Ja, halt wie gesagt, weil sie wahrscheinlich schwanger war, schätze ich mal, und die halt keinen Muslim haben wollten. Und was meinst du, wer hat den Auftrag dazu gegeben? Ja, frag mich mal, wer da oben im Geheimdienst oben sitzt, keine Ahnung. Meinst du, dass die Queen davon wusste? Heikle Frage, ne? Ist bisher nicht diskutiert worden. Hat die Queen den Auftrag an den britischen Geheimdienst gar gegeben oder war sie informiert, wenn es denn alles stimmt, dass Prinzessin Diana beseitigt werden sollte? Harte Frage, harte Vorwürfe könnten daraus entstehen. Die du auch morgen wieder beantworten kannst. Also zur Queen habe ich nicht so einen guten Draht. Bei der habe ich es mir ein bisschen verscherzt bei einigen Bemerkungen. Aufgrund einiger Bemerkungen kann ich leider nicht arrangieren. Also, in diesem Sinne, Christoph, ja, bis dann gut. Mal. Ne? Tschüss. Deine Sendung ist super, wollte ich dir noch sagen. Dank dir. Ciao. Okay, tschüss. Stefan, 25. Das ist nicht Stefan, 25. Jetzt bin ich mal gespannt, ob dieses hier André 21 ist. Ja, hallo Domian. Du bist es, ne? Ja, bin ich. Hi. Ja, mein Thema ist das Fremdgehen. Gehst du etwa fremd? Ja, jein, ich bin fremdgegangen. Du bist fremdgegangen? Genau. Und warum? Die Frau, mit der ich fremdgegangen bin, die hat mich fürchterlich gereizt. Die ist ziemlich interessant, um es einfach auszudrücken. Du hast eine Freundin, eine feste Freundin? Ich habe eine Freundin, die ich über alles liebe und auch nicht verlieren möchte. Wie lange zusammen schon? 2,5 Jahre. Große Liebe? Oh ja. Und erzähl mir von der Situation, wie es zu dem Fremdgehen dann gekommen ist. Ja, also ich bin DJ in der Disco. Große Verlockung? Ja, kann man so sagen. Mhm. Und die Frau hat mich also bis aufs Letzte ausgereizt und... Hat sie vor dir getanzt? Nein, sie hat mich direkt angesprochen. Mhm. Und ich wollte eigentlich erst abblocken, nur sie ist wirklich, also sie hat, ich könnte jetzt stundenlang schwärmen, aber vom Aussehen her sehr, sehr interessant. Ich habe sie dann zum Kaffee eingeladen und es ist dann halt passiert und In der ersten gleichen Nacht noch? Ja, genau. Mhm. Kommt selben Abend. Also ich gehe mir davon aus, dass du bis morgens um 4, 5 gearbeitet hast? Ja. Mhm. Nein, ich habe also am nächsten Tag habe ich sie eingeladen. Sie hat mir ihre Telefonnummer gegeben und ich habe sie dann angerufen, habe sie dann zum Kaffee eingeladen und in der Folgenacht ist es dann halt passiert. Hat sie dich eher verführt oder du sie? Nein, ihr beide wahrscheinlich. Oder? Es ging von ihr aus, aber ich wollte es auch irgendwo, klar. So, und nu? Ja, und nu, Ich hoffe, sie ist nicht schwanger. Nein, das ist nicht das Problem. Problem. Das Problem ist, dass ich Schwierigkeiten habe, von ihr loszukommen. Also ich liebe sie überhaupt nicht. Mhm. Nur sie reizt mich im Bett fürchterlich. Es ist schlimm. Nur ich möchte es nicht. Ich möchte irgendwann Familie mit meiner Freundin haben und sie irgendwann heiraten, weil ich sie, wie gesagt, über alles liebe. Und ich kann es ihr auch nicht sagen, weil ich weiß, dass ich sie verlieren will. Also es ist eine sehr hohe sexuelle Attraktion da. Allerdings. Aber keine Liebe. Auch kein Verliebtsein. Nein, überhaupt kein Gefühl in dieser Richtung. Ich glaube, dass man so etwas eher in den Griff bekommt, als wenn du jetzt etwas noch in diese Frau verliebt wärst. Ich finde, das ist viel schwieriger und viel schlimmer. Ja. Ich glaube, dass du da mit harter Selbstdisziplin einen Strich ziehen kannst, wenn es nur in Anführungszeichen um die sexuelle Anziehung geht. Sei froh, dass du nicht in die verknallt bist. Wenn du jetzt auch noch in die verknallt wärst, plus Sex, dann wäre die Situation, glaube ich, fast hoffnungslos oder hochkompliziert zumindest. Ist es denn bei dem einen Mal bisher geblieben? Ja, also bei der einen Nacht, ja. Mhm. Ja, ja, und es soll eigentlich auch so bleiben, nur sie ruft ständig an und sagt mir, dass sie halt wieder eine Nacht mit mir verbringen will. Mhm. Was sagst du ihr dann? Ja, dass ich das nicht für gut halte und so weiter, aber es ist schwer, sie abzublocken, sie richtig abzuweisen. Ich glaube, die einzige Möglichkeit, André, besteht nur darin, indem du rigide und radikal den Kontakt abbrichst zu ihr. Sonst ist die Verlockung wahrscheinlich viel zu groß, dass du dann nochmal schwach wirst. Und dann besteht wirklich die Gefahr, dass sich das so einschleift und dass du da irgendwie so eine Sexbeziehung parallel aufbaust. Und je mehr und je öfter das passiert, desto mehr bist du in den Komplikationen drin. Ich hab's versucht. Ich habe ihr gesagt, dass ich es absolut nicht mehr will. Aber ich glaube, du hast ihr das nicht radikal genug gesagt. Du hast es in einem Ton gesagt, durch den sie noch witterte, dass du doch willst. Ich habe ihr klar gesagt, dass ich meine Freundin liebe und dass ich... Hast du auch klar gesagt, ich will nicht mehr, dass du anrufst? Ich möchte überhaupt nicht mehr mit dir sprechen. Ja, ich habe ihr gesagt, keinen Kontakt mehr. Dann sag's nochmal, die wird das schon kapieren. Und dann sag es auch ein bisschen heftiger, wenn sie nochmal anruft. Soll ich verletzend werden oder einfach... Unter Umständen ja, wenn sie dir auf die Nerven geht und das nicht akzeptiert, dass du Nein sagst, dann wird auch verletzend, ja. Na gut. Versuche ich das. Versuch das mal. Okay. André, das war's, ne? Ja. Bis dann. Viel Glück. Tschüss. Danke. Jetzt kriege ich hier gerade ein Fax von Wolfram. Soll ich das jetzt vorlesen, ihr Lieben? Ja, was steht denn hier? Betrifft ein Fax von einem Pfarrer, der aus verständlichen Gründen nicht namentlich genannt werden möchte. Hier steht, betrifft Missionarsstellung. Nach früherer moraltheologischer Auffassung diente der Geschlechtsverkehr zwei Zielen. Erstens, Zeugung von Kindern. Das hören wir immer wieder gerne auch vom Papst. Zweitens, Beherrschung der Begierde. Auch das hören wir auch immer wieder gerne. Sexuelle Spiele waren unkeusch. Die Missionare erlebten nun bei den wilden Eingeborenen, in Anführungszeichen, verschiedene sexuelle Praktiken, die sie aus moralischen Gründen ablehnten. Sie erlaubten den Geschlechtsverkehr nur in der Weise, dass der Mann von vorne, sprich von oben, mit seiner Frau verkehrte. Das war eine Praxis, die bei vielen Eingeborenen unbekannt war, die diese Praxis darum Missionarsstellung nannten. Mit freundlichen Grüßen von einem Beichtvater der Nation. Das kann natürlich auch sein, ne? Also es kommen wirklich viele überzeugende Erklärungen. Das finde ich auch sehr einleuchtend hier. Wahrscheinlich fanden die Eingeborenen die Missionarsstellung furchtbar langweilig, weil es bei denen richtig Rambazamba abging. Und da kamen plötzlich dann die Missionare und sagten, ihr dürft nur so von oben und einmal rein und raus und das war's dann. Okay, ich danke diesem Pfarrer sehr herzlich und wir machen jetzt weiter mit Kerstin, 21 Jahre. Ja, hallo Domian. Kerstin, hi. Also ich habe auch hier eine Definition für die Missionarstellung. Ja. Und habe ich aus einem Buch, das nennt sich das Lexikon der Lust. Hey, wie schön, das habe ich gar nicht. Das Lexikon der Lust. Aber du. Ja, also, ich gebe das dann mal an so. Ja. Und zwar wurde diese Missionarstellung benannt nach dem christlichen Missionar Paul Anthony de Burgh aus Holland. De Burgh? Ja, de Burgh. De Burgh. Steht hier so. Ja. Und dieser Missionar, der hat Indianer in Südamerika bekehren wollen. Ja. Und wie sämtliche Naturvölker bevorzugten sie die Lieblingsstellung aller Säugetiere von hinten. Aha. Und dieser fromme Missionär kam daher und überzeugte sie durch tätiges Vorbild, steht hier. Durch tätiges Vorbild? von der christlichen Stellung. Sex von Angesicht zu Angesicht. Aha, also man soll sich gucken, mir in die Augen klein ist. Ja, ne? So in etwa. Hat der Missionar bestimmt dann auch gesagt, ne? Zu der Haiti-Frau. Nee, Haiti ist nicht Südamerika, egal, weiter. also falls es dich noch interessieren sollte, ja, steht hier jetzt noch 53% der Deutschen machen Liebe so am liebsten. Du auch? Auch sagen wir mal so, als Anfang ist es ganz nett, aber mit der Zeit wird es ja dann doch ein bisschen langweilig. Ja, ne, also wir müssen auch schon andere Sachen rein. Ja, also, ein bisschen Fantasie. Es gibt ja wirklich jetzt viele verschiedene Interpretationen oder Erklärungsansätze. Ne? Du hast einen vorgelesen, ich habe gerade hier einen vorgelesen von dem Pfarrer. Dann vorhin diese Erklärung, dass die angehenden Priester so auf der Erde liegen, auf dem Bauch. Was meinst du denn, was jetzt wirklich stimmt? Die Burg oder der Pfarrer oder der Priester? Also ich glaube schon, dass es auf jeden Fall mit einem Missionar zusammenhängt. Mhm. Und ich weiß es nicht genau. Du weißt ich würde schon nicht. Sagen, das hört sich jetzt hier sehr plausibel an, was ja. ich hier vorgelesen habe. Was ist das für ein schönes, geheimnisvolles Buch, was du da hast? Ja, da stehen schöne, interessante Sachen. Weil du noch irgendwelche Fragen hast? Ja, ich überlege gerade. Geh doch mal irgendwie so, nimm mal eine Seite, blätter mal so durch und bleib jetzt mal irgendwo. Okay, und du sagst Stopp. Ja, genau. Okay. Stopp. Okay. So, jetzt mit dem Finger auch oben von oben runter. Stopp. Was haben wir jetzt? Phallus. Wunderbar. Was ist ein Phallus? Ich weiß es nicht. Soll ich vorlesen? Ja, bitte. Ja, okay. Das irrigierte männliche Glied. Ach. Sinnbild der Zeugungskraft. Ja. Vom Eiffelturm bis zur Rakete. Alles, was lang und senkrecht ist, steht im Verdacht, ein Phallus-Symbol, in Klammern und damit ein Extrakt des männlichen Penisstolzes zu sein. Stimmt, ne? Und sehen Sie sich doch mal die liebsten Autos der Männer an. Porsche, Jaguar E-Typ, etc. Na, woran erinnert Sie die Form? Ja, schön. Prima, ne? Ja, ist ein nettes Buch. Also ist ein gutes Buch, wo man viel daraus lernen kann. Ja. Wie bist du dran gekommen? Bitte? Wie bist du dran gekommen? Das war in so einer Zeitschrift. Und da hast du es dir gleich bestellt. Ich möchte hier keine Namen nennen. War jetzt so ein kleines Büchelchen, aber steht doch wirklich sehr viel drin, muss man sagen. Vielleicht sollten wir haben gar nicht mehr viel Zeit, aber vielleicht sollten wir die restliche Zeit ausnutzen und noch einen kleinen Test machen mit dir. Mhm. Wir machen es nochmal. Ne, du blätterst. Ja, ist in Ordnung. Stopp. Ja. Und jetzt auf die Seite. Jetzt geh auf die rechte Seite. Okay. Und wir fangen oben wieder an, ne? Das geht nicht, weil das Wort fängt auf der linken Seite unten an. Das ist auch ziemlich gut, aber es ist auch ziemlich lang. Also es wäre jetzt einiges vorzulesen, aber wir nehmen das da hinten dran. Das ist. Ja, was für ein Wort ist es? Das ist ja jetzt oral. Okay, ja. Ich lese vor, das ja. ist ganz kurz. Ja. Okay, oral. Ja. Moment. Na. Also es ist alles streng wissenschaftlich, ne? Wir haben ein Lexikon und lassen uns jetzt einfach von dem Lexikon aufklären. Ne? Okay. So ist das, ja. Alles, was mit dem Mund gemacht wird. Mhm. Lutschen, saugen, schlecken, lecken, beißen, knabbern. Ist oral. Fellatio, siehe dort, ich nehme an, dass man das dann nochmal nachblättern muss. Und 69, siehe Stellungen, auch ja, wenn man nachblättern müsste, ja. sind die klassischen oralen Praktiken. Ja. Essen ist übrigens auch ein orales Erlebnis. Essen auch? Ja, akustischer Tipp. Alles mit dem Mund von dem Prinzen. Das steht da auch drin. Ja. Die Prinzen haben so ein Pornosong geschrieben, alles mit dem Mund. Ja, ja. Das wusste ich. Wusstest du das? Ja, das wusste ich. Aber ich meine, gut, ich meine, man kann es schon auf Sexuelle beziehen, muss man aber muss nicht. Muss man, ist zweideutig, ne? Ja, zweideutig. Aber das ist ja da das Schöne. Ich weiß schon, wir kriegen wahrscheinlich gleich hunderte von Anfragen, wie heißt dieses kleine Büchlein? Trotzdem muss ich dich jetzt nochmal fragen, was animiert denn so eine junge Dame wie dich, dann so ein Buch sich zu bestellen? Ja, das ist eigentlich, das war jetzt gar nicht bestellt, das war in dem Heftchen drin und ich muss dazu noch Gruß an die Nina, meine beste Freundin. Ja. Und zwar hatte sie sich diese Zeitschrift gekauft und sie war in der Woche bei mir hier zu Besuch, weil sie kommt aus Kaiserslautern. Und ja. dann hatte sie dieses Heftchen anscheinend sich gekauft für die Zugfahrt und dann blieb es hier hängen. Und seitdem hast du nichts anderes mehr zu tun, als in diesem Heftchen Büchlein zu schmökern. Ja. Und du bist eigentlich die aufgeklärteste 21-jährige Frau in ganz Deutschland, ne? Weil du kannst die ganzen Begriffe erklären. Danke. Man kann da gar keine Schweinereien mehr irgendwie sagen. Du weißt ja, alles, ne? Ich bin total verdorben. Total verdorben. Liebe Kerstin, danke für deinen Anruf. Okay, mach's gut. Alles Gute, ciao. Jo, tschüss. In der Technik, heute Nacht Hans-Jürgen Wilde. Ihr Lieben, und morgen gibt es eine Themenänderung bei uns. Es geht morgen nicht um das angekündigte Thema, sondern unser Thema heißt peinliche Angewohnheiten und peinliche Marotten. Und jetzt geht mal in euch und überlegt, was ihr mir da alles morgen erzählen werdet und worüber ihr bereit seid zu erzählen. Es ist ja hier so fast anonym, ihr wisst ja, ihr könnt mir alles erzählen, es bleibt wirklich absolut unter uns. Telefonnummer 01309211, ab 0 Uhr sind wir erreichbar und wir sind dann hier im Radio und im Fernsehen, 1 live, WDR Fernsehen, Punkt 1. Schöne Nacht, bis morgen, ciao.